Terrorwarnung aus den USA. Die amerikanischen Behörden haben für ihre Bürger eine weltweite Reisewarnung ausgegeben. Grund sind Hinweise, dass Al-Qaida oder andere Terrorgruppen Anschläge auf US-Einrichtungen planen, zum Beispiel im Nahen Osten oder in Nordafrika. Das Auswärtige Amt hat für Deutsche keine neuen Hinweise ausgegeben. Touristen in Griechenland standen auch heute wieder oft vor verschlossenen Türen. Viele Museen und öffentliche Einrichtungen blieben geschlossen. Grund ist ein 24-Stunden-Streik gegen die Massenkündigungen im öffentlichen Dienst. Tausende Beamte gingen deswegen auf die Straße. Bis Ende 2014 sollen in Griechenland 15.000 Staatsangestellte entlassen werden. In den Tiroler Bergen ist schon wieder ein deutscher Bergsteiger tödlich verunglückt. Der 41-Jährige stürzte über eine Felswand mehr als 100 Meter in die Tiefe, so die österreichische Polizei. Schon am Sonntag war ein deutscher Bergsteiger bei einer Tour am Wilden Kaiser abgestürzt. Hitradio Ohr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Präsentiert von Fischerkleidung, dem Spezialisten für Landhausmode. Rüsten Sie sich schon jetzt für das Oktoberfest mit Trachten und Dirndeln von Fischerkleidung in Schweighausen. Es lichtet sich die A5 mittlerweile frei. Zumindest es liegt uns das Gegenteiliges vor. Weiter in Richtung Frankfurt zwischen Karlsruhe-Durlach und Bruchsal noch 8 Kilometer Stau und rüber auf die Autobahn 8 Richtung Stuttgart zwischen 3 Karlsruhe und Pforzheim-West 10 Kilometer. Ein Blitzer noch B3. Ortsausgang La Richtung Kippenheim, das war's auch schon. Und gleich kommt der Mann, der in den 70er Jahren schon einen Führerschein hatte. Charlie 2000. Und wir haben aber noch einen verzweifelten Hörer, der eine Melodie gehört hat, aber nicht weiß, wie sie heißt. Aber dein Patenkind kann das pfeifen, oder wie? Pfeif mal, komm. Ist gut, hallo? Paten, ja, hallo. Es wird gepfiffen. Achtung, ist gut, wir hören zu. Das ist das, was da läuft, Freunde. Das ist unser Musikbett den ganzen Tag. Das immer nur im Hintergrund läuft. Und habt ihr das verstanden, was es war? Ja, das ist die Titelmusik des Terence Hill Films Mein Name ist Nobody. Läuft das seit 12 Stunden. Nobody. Ja. Also, genau. Und jetzt ist natürlich das Rätsel gelöst. Richtig. In diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Abend und freuen uns, dass Charlie 2000 in den Original-Schlaghosen der 70er Jahre da ist. Achtung, den ganzen Abend Hochspannung. Hochspannung den ganzen Abend. Herzlich willkommen zu der billigsten Show der Welt. Ja, ist denn das die Möglichkeit? Na geil. Macht euch schon fast gefallen. Wahnsinn auf Sendung. Garantiert nicht ohne Nebenwirkungen. Oh, das wird ja immer schöner. Gleich geht die Welt unter und wir sind live dabei. Jetzt will ich Ruhe. Kein Winzler, kein Puster, kein Pieps. Charlie 2000 ist dran. Exciting Radio. Macht euch jetzt bereit für die volle Ladung Power. One, two, three, four, wop, ba, do, wop, wop, ba, boom. Oh, yeah. Holy lola, meine Damen und Herren, lehnen Sie sich zurück und versuchen Sie sich zu entspannen. Atmen Sie tief durch und hören Sie auf Ihre innere Stimme, die Sie andauernd fragt. Wann geht's endlich los? 5, 4, 3, 2, 1. Sometimes you get a thing for me, and you want my Now suddenly there was a change, the passing of something. And yet, across the gulf of space, minds immeasurably superior to ours regarded this earth with envious eyes. They want you.

Hier ist der Freitag, guten Abend! Action ist Freitagabend. Action Pack. Freitagsabend. Freihaus. Und ein Wetter haben wir. Hello, little girl. Und Störungen anscheinend auch. Vom Wetter, ja? Back again. Take it to Racket. Let's begin. Eine geballte Ladung Action. Genau das Richtige, um einen heißen Sommertag noch heißer zu machen. Bring the action. Action. Der Bär da wird abgerockt, bis der Ohrschmalz brummelt. Die schulfristigsten Gelassen. Der Action-Fighter. Are you ready? Tube's Radio Show. Exklusiv. Let's do it. I'll make you mine. You know we'll take you to the top. I'll drive you crazy. Already to the field, man.

Decke. Shadow in the background of the moor. The unsuspecting victim. In der Sendung Wer wird Millionär? Letzte Frage für 1 Million. Ist Ihre Frau rasiert? Der Kandidat? Ich weiß nicht. Ich nehme meinen Joker und rufe mal meinen besten Freund an. Das sind ja wieder Zustände, ja? Haben wir noch einen? Einen haben wir noch. Hebamme zur Gebärenden. Möchten Sie den Vater bei der Geburt dabei haben? Diese antwortet, um Himmels Willen, nein. Der versteht sich mit meinem Mann überhaupt nicht. Ja, der fängt ja wieder gut an. Ist der Gaga? Das kannst du laut sagen. Gut drauf. Jeden Freitagabend. Hit Radio Gaga. Jetzt ist Schluss mit lustig. Oh. Jetzt reicht's. Oh. Aufhören. Oh. Unerträglich. Oh. Ist ja krass, Mann. Oh. Oh Mann, ich bin dabei. Everybody get up. Woo! Jetzt kommt die Werbung!

Ganz selten mal gehört, ha? Flowrider und Falco.20 Uhr, das Boot. Mal eine andere Version. Meine Heimsuchung ist da. Nachtschwärmer, hier ist Al Bundy. Du schaffst es immer wieder, ja, Al. Komm, mach Werbung. Hey, Nachtschwärmer. Schalt das Radio ein. Da kommt wieder die komische Sendung von Charlie 2000. Ich denke, du bist mit dem Strand, im Schwimmbad oder so. Warum nicht? Das wollte ich schon immer. In der Sonne liegen, auf der Wiese laufen, eine gut aussehende Schlampe durch den Zaun beobachten. Aber was soll's, so weit wird's nicht kommen. Die Radio. Radio. Nichts für schwache Nerven. In dieser Sendung werden die Naturgesetze außer Kraft gesetzt. Wie schrecklich. Alles klar. Yeah. Dreh das Radio auf. Until you wake up Saturday afternoon. It's Friday. I'm

Ja, 90er-Paar. Dancefloor nannte man damals das. Wir haben gleich 8:30. Hallo Nachtschwärmer. Oh Mann, ist das warm, ne? Hello, baby. 40 Grad im Schatten. Plötzlich dieses magische Leuchten. Radio. Das ist ein heißer Sommer. Grüße alle im Schwimmbad. Arschbombe! Ja, Arschbombe! Arschbombe! Arschbombe! Arschbombe! Arschbombe! Ja! Ja! Rein ins Wasser! Oh Mann! Sau, was ist? Zum brennt, ein Frischzapf, den machst im Radio, da macht's erst dann Spaß. Jo, mei. Ah, und hier eine Blitzwarnung, der Bundesgesundheitsminister warnt. Vorsicht, diese Sendung macht Showtime. Ich warte seit Wochen auf diesen Tag und tanz vor Freude über den Asphalt, als wär's ein Rhythmus, als gäb's ein Lied, das mich immer weiter durch die Straßen zieht. Komm dir entgegen, ich hab zu hoch ausgemacht, zu derselben Uhrzeit, am selben Treffpunkt, wie letztes Mal. Es sieht's aus, Tür geht auf, du kämpfst dich durch grünen Rauch. Hier bekommt ihr, was ihr braucht, Liebe und Bass im Bauch. Ihr seid alle VIP, denn ihr seid hier bei Street. Tanz, alle, die niemals schließt, Korken knallt, Kieler fließt. Greenpeace, du bist breit, wie es süß wohl heißt. Hier der Laden fliegt, ihr seid hier im Paradies. Der Barmann hat tausend Arme, wie der Geist bei Aladdin wir. Wir feiern keiner Baum, hier bist du auf der Bahn. here comes the sunshine. Yo, it's summertime. Hit Radio Ohr. Radio Ohr. 7. It's a beautiful day out there, so let's put on some real summer music. You know, it's summer in the city, and da war der Erste. Als der Chirurg am Morgen nach der Operation bei der jungen Dame Visite macht, fragt sie ihn etwas schüchtern, wie lange es dauern würde, bis sie wieder ihr Liebesleben aufnehmen könnte. Sagt der Arzt, ja, darüber habe ich mir wirklich noch keine Gedanken gemacht. Ziemlich verblüfft, sie sind die erste Patientin, die mich sowas nach einer Mandeloperation fragt. Alles klar. Um 20.37 Uhr nach Schwärmer. Zwei Typen unter sich. Und da wird ja kein Blatt vor den Mund genommen. Bei Frauen übrigens genauso. Fragt der eine, duschst du übrigens jeweils nach dem Bumsen? Ja, warum? Dann solltest du mal wieder bumsen. Dann kannst du auch so sagen, okay? Hier ist der Power ins Wochenende. Ruhe! Shut up! Hey, das ist ein alter Bekannter. F.R. David. Don't come easy. Al, du erreichst auf keinen Fall, dass ich dich bemitleide hier. Ehrlich? Das ist mir gerade egal. Ja, genau, beneidet mich. Das ist meine Frau, das sind meine Kinder und ich verkaufe Damenschuhe. Wen interessiert? Ja, aber was ist denn los? Was stimmt denn wieder heute nicht? Was sollte nicht stimmen? Die Vögel zwitschern, die Sonne scheint und ich bin ein Schuhverkäufer. Hier ist Ihr Radiopsychiater. Nicht schon wieder. Moment, was? Sie haben richtig gewählt. Hier ist das Amt für ausgelassene Lebensfreude. Tonight's Entertainment. Das ist ja unglaublich. That's

Morgen Samstag die Miami Beach Party mit Rockmaster B und MC Puppet. Rockmaster B und MC Puppet. Dazu Stelzenläufer, Miami Beach Girl, Booty Shake Contest, Miniaturautorennen, Codex Club in Aachen und Modellhelikopterfluggames. Also, seid gespannt, das ist morgen Samstag. Und dann ist ja immer der Donnerstag. Ferienzeit, Jules aus Party, Nerd Gone Wild. Euro Shooter Bar. Flotte Dreier Wodka Energy, 4 Euro all night long. Und mit Nerd-Nachweis? Mehr Infos unter codex-club.de. In Klammer Studentenpass. 10 Euro Freiverzehr. Club in Aachen. I feel great. Samstag, 10. August, die Mallorca Beach Party mit Peter Mack live. August, die Mallorca Beach Party. Mehr Infos unter codex-club.de. Vollgas geben wir. Mit Peter Wackel live. Codex Club in Aachen. Mit all seinen aktuellen Hits. Live am 10. August im Codex Club Aachen. Bei der Mallorca Beach Party. Mit Mega Beach Deko. Outdoor Pool Arena. Mit dabei auch Kalle und Ralle aus Malle. Codex Club in Aachen. Hey guys! So ganz kurz noch mein Termin. Morgen Samstag. 3. August ist Charlie 2000 zusammen mit DJ Luigi zu einer Ü30-Party im A65 in Kandel in der Pfalz. Ich weiß, da waren schon viele, die kennen den Weg. Alle Ü30er bekommen eine Flasche Sekt. Ist das ein Angebot? Gut. Und ich warte auf den DJ Luigi, der wird nachher gleich bei mir sein im Studio. Da bin ich mal gespannt. Okay. Ladies and Gentlemen, hier am Strand und an euren Radios. Now we come to the payoff. Hit Radio. Der Sommer wird heiß, Sonne und Wind und easy life. Arriva, arriva, arriva. Sun. dem man sich gerne beklagt. Die Fahne wird nur während der EM geweht. Wir sind wieder Deutsche, noch nicht übertreiben. Da gab's nen Mann von relativ kräftiger Statur, auf der Bomberjacke ein Button der NPD. Jetzt hab ich Freunde, hier kann mich wer leiden. Er hieß Horst und Horst fühlte sich nicht mehr wohl in seinem Körper. Er hatte genug von seinem Hodensack. Taschenbillard, immer das Gleiche. Also hat Horst gedacht, schneid ich ihn einfach ab, trete aus, werde Linksfront, dann nenn ich mich Hodensack. Also Erl-Schuhverkäufer, jetzt habe ich es gerade gemerkt, du greifst hier in die Technik rein. Gleich mal anfangen, ist der Song gesprungen. Erl, wenn du das nochmal machst, dann musst du gehen. Und wenn alles gut werden soll, musst du gehen. Der muss immer das letzte Wort haben. Ruhe, Erl, setz dich ins Eck. Charlie, komm, jetzt reicht's, mach Platz. Was denn? Achtung, Nachtschwärmer. Was denn? Hier ist Erl Bundy. Ein Schuhverkäufer übernimmt jetzt die Sendung. Nach ihrem Doktor auf mal auf der 23 Kühe und ein halbes Dutzend Dreck, ja. Weil so viel heißt wie deine Olle, ist fair, in Ordnung, wenn man kann sie rollen, wie das Air, yeah. Und meine Chick ist scharf wie das S. Ja genau, sie ist scharf wie ein Mexikaner. Lieblingsfilm, sie will mich wiedersehen, doch ich trau mich viel im Leben, außer das Supreme Emblem. Auf meine Snapbacks, Decks oder Backpacks, jede Zeit ist fett und relaxed, so wie Jack Black. Ich denk zurück, als das Rapping begann. Damals waren meine Helden Max, Sam und Jan. Heute zieh ich selber mit den Tracks übers Land. Bin egal wohin, ich komm schon bekannt. Ah, he got the Velcro. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Australia, you feel me? A little time, yeah.

Heute war ja den ganzen Tag 70er-Time. Nur 70er-Songs und die Themen dazu. Und ich habe ja auch in den Anfang der Sendung was 70er-mäßig gebracht. Jetzt habe ich noch einen kleinen Nachschlag. Seid ihr bereit? Und zwar Simon & Garfunkel Spezial. Ja. Tribute to 17. Legendär Simon und Garfunkel. Okay, danke schön, ihr zwei. Wir gehen in die Werbung. You're listening to Radio. And fundamental social upheaval. An, laut, stark, ganz toll, wenn Sie wollen. Auch gleich. Nach dem Werbeblock. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Unter codex-club.de. Mit Peter Wackel live. Codex Club in Aachen. Mit all seinen aktuellen Hits. Live am 10. August im Codex Club Aachen. Bei der Mallorca Beach Party. Mit Mega Beach Deko. Outdoor Pool Arena. Mit dabei auch Kalle und Ralle aus Malle. Codex Club in Aachen. Hey guys! Let me tell you what you can do. Everyone feel the right power. Ganz kurz mein Termin. Morgen ist der liebe Charlie zu einer Ü30-Party mit DJ Luigi zusammen in Kandel in A65 in der Pfalz. Alle Ü30er bekommen eine Flasche Sekt. Das war ja so, der DJ Luigi, er müsste schon längst da sein, aber er ist gerade unterwegs. Das war ja früher mal mein Lehrling, mein Stift. Ja, das werden wir nachher behandeln, wenn er da ist. Ah, genau. Ja. gotta look. Roxette und Commodores, absolute Spitze. Hey! Turn it up! Time to start this party. Lebensfreude nicht garantiert. Heiliger Pferdeapfel. Dieser Horror. The one and only. Volles Rohr, gepfeffert eine Hit das Ohr. Left a good job in the city, waking for the man every night and day, and I never lost one minute of sleep, and worrying about the way things might have been. The big wheel keep on turning, proud mirror keep on burning, rolling, rolling, rolling on the river. Clean a lot of plates in Memphis, pumped a lot of tang down in New Orleans, but I never saw the good side of the city till I hitched a ride on the riverboat queen. Big wheel keep on turning, proud mirror keep on burning, rolling, rolling. If you come down to the river, bet you're gonna find some people who live. You don't have to worry, 'cause you have no money. People on the river happy to kill. Big wheel keep on turning, cow river keep on turning. Rolling, rolling, rolling on the river. Left up the job in the city, waking for the man every night and day, and I never lost one minute of sleeping, worrying about the way they might have been. Big wheel keep on turning, proud mirror keep on burning. Was für eine Stimme, der Hello Black von Avicii. Und hier mit Mended Burke. Vorher mit der Queen's Liberal Revival und Tina Turner. Look at me standing, yeah.

Komm, sag mal einfach die Zeit. 20 vor 9 ist schon. Mann. Das ist 49. Und werde ich den Wagen heute auch noch von innen. Ja, aber der meint, was das auch ist, was der Siffig ist. Also wenn ich ihn heute noch von innen reinigen will, also mit dem Staubsauger, weil meine Frau braucht den Staubsauger um 10. Und wenn ich ihn also noch vor 10 noch mal reinigen will, dann muss ich jetzt einen Grund nach Hause fahren. Ne? Also wenn ich ihn noch von innen sauber machen will, der vielleicht mal Siffig drin. Also wenn ich ihn noch mal von innen reinigen will, dann muss ich jetzt also quasi weg schon, weil ich glaube, ich fahre heute für die Frühjahr. Ne? Der super sonnensaftig frische Spaß. Genau das Richtige, um einen heißen Sommertag noch heißer zu machen. Sonne, Spaß und heiße Flirts. Hit Radio Ruhr. Der Action-Sommer. Ab in den Sommer. Das ist die dritte Version. After story had never been told, so now you see the light. Hey, you stand up for your eyes. For Avicii, the number one. Dankeschön an den Jürgen. Wir haben einen Blitzer zu melden. B3 Ortsausgang La Richtung Mietersheim auf der Brücke in der 70er Zone. Dankeschön. Wahnsinn, ne? Bob Marley! Die geballte Ladung an diesem Wochenende nur bei Radio Ort. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh ja! Also nur dran. You got

Das Ambiente ist gemütlich und das Essen wird mit viel Liebe zum Detail zubereitet. Täglich mit 5 wechselnden Menüs und einem Service, der Sie begeistern wird. Der Schlemmertreff in Lahr direkt an der B3. Ich mache dir jetzt ein Angebot, das du nie ablehnen kannst. Mit Hitradio Ohr Meeresrauschen nach Petra Ligure. Wir verlängern Ihren Sommer an der italienischen Riviera vom 20. bis 22. September. Fahrt im Cimbus Komfort Reisebus, Hotelübernachtung, Partys und jede Menge Überraschungen. Ab 149 Euro. Jetzt schnell buchen auf hitradio-ohr.de. Du hast nichts gebucht, du hast mich enttäuscht. Ich finde es gut, meinen Körper herauszufordern und mich im Freien zu bewegen. Da muss man viel und vor allem das Richtige trinken. Aquarömat, das Mineralwasser mit dem großen Calciumdepot, bietet mir täglich alles, was ich brauche. Erfrischung und viel wertvolles Calcium für einen gesunden Körper. Aquarömer. Tag für Tag mehr vom Leben. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Heute Abend. Leider geil. Zweite Überschrift, Sonnenbrille im Club. Wer mit einer Sonnenbrille einläuft, 10 Euro Freiverzehr bis 24 Uhr. Da, da. Natürlich die Sommer-Outdoor-Area geöffnet. Mit dem Pool, ganz klar. Morgen Samstag. Miami Beach Party. Mit DJ Rockmaster und MC Puppet. Da, da, da, da. Es wird verlost ein Cabrio-Wochenende von Tria AG. Dann LED-Stelzenläufer, also wieder jede Menge drumherum. Miami Beach Girls. Booty Shake Contest. Codex Club in Aachen. Miniaturautorennen und Model Helikopterflug Games. Also, es wird was los sein. Dann möchte ich den Donnerstag anschneiden. Nerds Gone Wild. Wo sind die Nerds? Euro Shooterpaar. Gürtelaktion Donnerstag, Flotter 3er Vodka Energy, 4 Euro all night long. Und mit Nerd-Nachweis? Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Mit Nerd-Nachweis, die Klammer Studentenpass, 10 Euro Bonusverzehr bis 24 Uhr. Aha! Vergesst euer Beach-Outfit nicht. So bei den Hot Summer Nights, das war super. Ah, und da wäre noch was. Attenzione. Codex Club in Aachen. I feel great. Samstag, 10. August, die Mallorca Beach Party mit Peter Wackel live. August, die Mallorca Beach Party. Mehr Infos unter codex-club.de. Mit Peter Wackel live. Codex Club in Aachen. Peter Wackel

galaktischer Autolot. Bitte geben Sie Ihre aktuelle Krisensituation ein. Vielen Dank. Volle Energie. Blaster. 22.35 Uhr, hallo Nachtschwimmer, Freitagabend. Die doofe Witze-Ecke. Okay, die doofe Witze-Ecke. Blondine ruft beim Service an, Computerservice. Hallo, ich habe ein Problem mit dem Einbauen meiner Netzwerkkarte. Der Mitarbeiter, okay, lesen Sie mal bitte zuerst mal die Produktnummer der Karte vor. Ja, wo steht die? Auf dem Etikett mit dem Balkencode. Ah ja, schon gesehen. Also, hier. Dicker Balken, dünner Balken. Dicker Balken, dünner Balken. Hallo Blondies. Liebes Dr. Sommer-Team, seit 2 Wochen habe ich einen Freund. Wir unternehmen viel zusammen. Ich weiß, er ist die Liebe meines Lebens. Aber einmal saßen wir auf einer Parkbank und er küsste mich. Dann habe ich ihn auch geküsst. Dabei legte er seine Hand auf meinen Schenkel und fasste mir schließlich zwischen die Beine. Das war ein wunderschönes Gefühl. Also griff ich auch ihm zwischen die Beine und spürte dort einen flaschenähnlichen Gegenstand. Liebes Dr. Sommer-Team, kann es sein, dass mein Freund heimlich trinkt? Antwort von Dr. Sommer-Team, liebe Marie, eigentlich müssen wir dich einschläfern, weil du so doof bist. Wir gehen mal davon aus, dass du in einem Schaltjahr geboren bist und eigentlich nur für 5 Jahre alt bist. Hier unser Ratschlag, wenn du das nächste Mal bei deinem Freund dieses Fläschlein spürst, schüttle es und trinke es aus. Schütteln nicht vergessen. Ja. Das Asi-Studio. Alle Dimensionen des Grauens. Hey, cool. Noch nie wurden die Zustände so schonungslos offengelegt. Es genau. Ist sehr ernst. Bahn frei. Jetzt geht's erst richtig los. Ich habe sie gewarnt. Mr. Gaga? Ja, das kannst du ja sagen. Jetzt ist Schluss mit lustig. Oh. Jetzt reicht's. Oh. Aufhören. Unerträglich. Oh. Nein, das geht ja so richtig weiter. Ich flippe gleich aus. Ich flippe gleich total aus. The whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, began to cool the ice, roast, began to drill me in. As developed tools, we built a wall. We built a pyramid. Math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. DJ Ramon. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with expert timing. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. Oh, na, schon mal, bei mir bandt sich wieder was an. Okay, Schatz, jetzt tu deine Pflicht. Och, Peck, wir hatten doch erst letzte Woche Sex. Komm jetzt, Al. Ich möchte mit dir auf dem Küchentisch schlafen. Ich möchte auf dem Küchentisch frühstücken. Al, ich meine es ernst. Ich will Sex.

die Miami Beach Party. Mit DJ Rockmaster B und MC Puppet. LED-Stelzenläufer, also jede Menge Action. Outdoor-Pullover hatte ich gesagt. Miami Beach Girls, Miniatur-Autorennen und Model. Modell-Helikopterflug, ja, schon wieder an Frauen gedacht. Da gibt's auch was zu gewinnen. Codex Club in Aachen. Codex Club in Aachen. Connection complete. Und dann ist ja der Donnerstag. Wir haben ja Ferien. Nerds Gone Wild. Spezial. Euro-Shooter-Bar. Bottle-Aktion. Flotter Dreier Wodka Energy, 4 Euro all night long. Und mit Nerd-Nachweis, in Klammer Studentenpass, 10 Euro Bonusverzehr. Genau. Und bei der am 10. bei Peter Wackel. Kein Vorverkauf, nur Abendkasse. Aber egal. Keine Sorge, der Laden ist groß genug, es kommen alle rein. Jetzt ist er gerade gekommen, reingekommen, der liebe Luigi. Und mit dem bin ich morgen in Kandel im A65 nach Schwemmer zusammen. Wir machen eine Ü30-Party, die sich gewaschen hat. Jeder Ü30er bekommt eine Flasche Sekt. Luigi, sag mal Hallo hier an dem Mikro. Das andere habe ich nicht eingesteckt. Hallo, so Herr, herzlich willkommen und guten Abend hier. Ja, ich bin da, nach langer Zeit. Hä? Ja, er ist ganz außer Atem. Ja! Ja, merkt schon mal, das war's dann langsam wieder mit eurem Charlie 2000. Bis kommenden Freitag. Eine schöne Woche. Nochmal schönen Dank an alle. Ein schönes Wochenende. Yeah! Ha, so, Herrschaften, die Show ist damit zu Ende. Hoffentlich was cool und erfrischend. 23 Uhr. Aus Deutschland und der Welt. Hitradio Ohr. Die Nachrichten. Im Studio Fabian Schaffer. Die Debatte über Sperraktionen ausländischer Geheimdienste in Deutschland hat eine erste Konsequenz. Nach 45 Jahren wurden heute zwei Vereinbarungen mit den USA und Großbritannien zur Überwachung der Telekommunikation in der Bundesrepublik aufgehoben. Es ging um die Sicherheit der alliierten Truppen. Wenn die es erfordert, müssen Verfassungsschutz und BND ihre Abhörergebnisse zur Verfügung stellen. Das stand in dem Abkommen, das ist jetzt außer Kraft und die Bundesregierung lobt den Schritt als notwendig und richtig. Aber nach Einschätzung des Freiburger Historikers Foschepoth wird sich in der Praxis nichts ändern. Er sagt, es gibt noch ein anderes, älteres Abkommen, das längst auch in deutsche Gesetze eingegangen ist. Demnach können die USA, Großbritannien und Frankreich auch in Zukunft ganz legal Internet und Telefone in Deutschland überwachen. Aus Berlin, Manja Borchert. Die USA haben eine weltweite Reisewarnung herausgegeben. Es gebe Hinweise, dass Al-Qaida oder befreundete Terroristenorganisationen Anschläge planten, teilte das US-Außenministerium mit. Besonders gefährlich seien der Nahe Osten und Nordafrika. Die Gefahr bestehe bis Ende August, hieß es weiter. SPD und Grüne haben wieder etwas Aufwind. Das ergab das ZDF Politbarometer. SPD und Grüne gewinnen mit 27% bzw. 14% je einen Punkt dazu. Mit den 7% der Linken kommt die Opposition auf 48%. Die Union verliert zu einen Punkt auf 40%. Die FDP bleibt bei 5. Beide kommen also auf 45% und haben keine Mehrheit. Die Minister und Parlamentarier der Partei PDL des verurteilten Silvio